2 präsentiert Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Texas Bohemia von Thomas Meinecke, Teil 3. Nechanetz Waldeck, Frielsburg, Texas. Harvey Miners. Good afternoon. Thank you, Mike. It's good to be with you and the radio audience this Sunday. Ich heiße alle Mithörer willkommen zu unserer Rundfunksendestunde. Es ist schön, wenn man immer wieder von Zuhörern hört, dass ihnen dieses Programm gefällt. Manchmal fragt jemand, weshalb ich Programm sage. Das wäre doch Englisch. Ich habe ins Wörterbuch nachgesehen und es heißt auch Programm. Es wird nur mit 2 M geschrieben. Meine lieben Zuhörer, Sie können gewiss sein, dass ich Programm heute mit 2 M für diese Sendung geschrieben habe. Den Himmel, da gibt's kein Bier. Gründe, weswegen die Deutschen nach hier gekommen sind, da war der Adelsverein. Der Adelsverein hat, wo Friedrichsburg und Neubraunfels entstehen durch den Adelsverein. Genau. Und wo der Adelsverein zugrunde ging, hat sich das rumgesprochen und da sind viele Leute sozusagen abgesprungen, ehe sie dahin kamen. Sind hier zwischen den Colorado und den Brazos, haben sie sich niedergelassen und haben gesagt, wir machen es auf unsere Eigenfaust hier weiter und haben sich denn Land gekauft oder haben erst gearbeitet bei einem anderen Bauer und so ein bringt den anderen, lieber einsiedelt sich nah bei den anderen. Und noch ein Mann, der viel damit zu tun gehabt hat, der hier sich angesiedelt hat, der Adelsverein bestand und das war Friedrich Ernst. Er ist in 1831 nach Texas gekommen. Der war aus Bremener Gegend und norddeutscher Gegend. Und der hat zurückgeschrieben nach seinem Freund Schwarz in Deutschland und hat gesagt, sollen Leute rüberkommen, denn hier wäre viel Platz. Ah, ja. Er war der erste Deutsche, der sich hier angesiedelt hat in Texas, bei Industry. Das ist gar nicht weit von hier. Ja. Und das hat sich dann immer so vermehrt. Es sind Leute dann immer zum Friedrich Ernst gekommen und der hat sie dann gesagt, wo Land zu haben ist. Ja. Und so hat sie mir geholfen. Und so haben sich die Leute hier nach und nach angesiedelt. Und er ist das ein Kleindeutschland geworden. Alle Leute tanzen, alle Leute tanzen. Edgar Heinsohn. An einem Tag war ein Kerl hier, der war weitläufig verwandt und das war ein Heinsohn auch und da haben wir bloß Deutsch gesprochen. Ich habe Schifflisten gesehen, wo ich habe hier sogar auch noch ein Buch von Schifflisten. Da sind Böhmen mit drauf und Deutsche. Und sind viele Böhmen ausgewandert nach hier, aber die kamen meistens erst später, in die 1860er und 70er. Ich nehme an, dass die gleichen wirtschaftlichen Probleme hatten. Das war die Zeit, wo Österreich... Ich nehme an, das gehörte zu Österreich-Ungarn um die Zeit. Aber das waren nämlich auch Leute, die meistens auch Deutsch sprachen, viele. Aber die Böhmen und die Mähren, die haben sich mehr zusammen angesiedelt wieder. Ostodan, Kiese, Trilla malno a rybičko, jak polikala vodičko. Hier in dieser Gegend, in die Nähe von LaGrange, hier in Waldeck heißt das. Ja, genau. Waldeck gibt's ja auch in Hessen. Meine Vorfahren, mein Name, Vorfahren meines kam aus Wittmund. In 1855 sind die nach hier, nach Galveston, und dann von Galveston mit dem Ochsenwagen, da gab's um die Zeit noch keine Züge, nach Waldeck, und haben sich hier angesiedelt. Haben Land gekauft, haben sich ein Haus gebaut, waren eben Pioniere. Und haben mit drei Kinder. Und dann sind noch zwei Kinder geboren. Da war mein Großvater der Jüngste. Und mein Großvater ist hier geboren, in Texas. Der ist erst in 1951 gestorben. Da war ich schon in die 30er Jahre alt. Ja, der Großvater kam. Der Großvater, der kam, und der Großvater war 6 Jahre alt, wo er kam. 1850 oder so, in Galveston haben sie gelernt. Und da sind sie hierher gemogen. Mein Großvater kannte noch viel erzählen von der Zeit. Ja, auch mein anderen Großvater von Mutterseite ist auch hier geboren. Hieß Schellberg. Sein Vater kam aus Frankenau bei Frankenberg in Hessen. Meine Mutter, ihre Eltern kamen, wie ich schon sagte, aus Frankenau und von der anderen Seite aus Wittenberge. Nur mein Großvater kam aus Wittmund und von der anderen Seite kam aus in der Nähe von Osnabrück. Mhm. So, da ist das Norddeutsche besonders viel gesprochen worden. Die sprachen auch noch Plattdeutsch. Ich bin 82. Wir haben gewohnt in der Country, ungefähr 8 Meilen nord von hier. Und die Doktors kamen nach Haus früher. Ist nicht mehr jetzt, heutzutage. Ich war 10 Jahre alt, dann sind wir hierher gemoved. Ich bin 1909 geboren und 1920 hat Papa den Stuhl gekauft. Wir haben viel Forschung gemacht in die örtliche Geschichte hier. Ja. Und dass sich die Familien so zusammengehalten haben, die Norddeutsche waren, die andere, die vielleicht Sachsen waren, die sind so mehr, haben nicht so sehr untereinander erst geheiratet. Ja, ja. Die sind so mehr in ihren eigenen Familienkreis geblieben, nicht wahr? Meine Vorfahren waren alle Farmers. Mein Urgroßvater und mein Großvater und mein Vater, die haben alle Baumwolle angebaut und etwas Vieh gehabt, nicht wahr? Hühner, Schweine, Kühe und so weiter, nicht? Hier in die Nähe vom Waldig, in diese Gegend. Papa hat ihn gekauft in Oktober 1920. Mein Nachbar hier heißt Schuster, und dann heißen welche Öser, Albers, Speckels, Lange, das sind alles sehr viel Deutsche. Böhmische Leute gibt es etwas bei Fayetteville und dann meistens andererseits LaGrange, eben Colorado, nach Weimar zu, nach Schulenburg zu, in die Gegend. Freilsburg, das ist meist Deutsche. dazwischen ist wieder nicht weniger Deutsch, da ist wieder mehr Anglo bei Bastrop rum, an der Seite Bastrop Austin. Und dann sind wieder die Deutschen in Friedrichsburg und Neubraunfels. Mein Hut, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Hut. Meine Eltern haben noch Deutsch in die Volksschule gelernt. Halb Deutsch, halb Englisch. Teils, teils. Das war kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg hat das alles abgeendet. Mein Vater war Soldat im Ersten Weltkrieg, der war in Frankreich, als amerikanischer Soldat auch. So, wir fühlen uns sehr amerikanisch, aber haben unser Deutsch nicht vergessen. Und hat der nicht drei Ecken, dann ist das nicht mein Hut. Das Schlimmste war, wo ich in der Schule kam. Ich habe Deutsch gesprochen und der Schullehrer hat Englisch gesprochen und die meisten Kinder haben Tschech gesprochen. Ja, denn die Klassen waren alle Englisch. Da muss man lernen, dass man erstmal das verstehen kann. Ana Schakatscha plaće, so je i okradli i sukne zlo je i okradli i sukne uki strevice. Ana Schakatscha plaće velice, sukinku strevice okradli i opjet vje. Ich habe erst Deutsch gelernt zu Hause und wo ich in die Schule kam, habe ich Englisch gelernt. Und dann wurde auch immer mehr Englisch gesprochen. So, ich hatte beide Sprachen, obwohl das Deutsch war etwas vermischt, was wir Texas-Deutsch nennen. Alle Mäpse bellen, alle Mäpse bellen, nur der kleine Kohlmaps nicht. Alle Mäpse bellen, alle Mäpse bellen. Wir haben zu Hause fast nur Deutsch gesprochen. Und mit Nachbarn und all dem, wo dem wir mit in Verbindung kamen, so Freunde, das waren meist alles Deutschsprechende. Nur wenn man mal vielleicht zum Rechtsanwalt müsste oder zum Rathaus oder was, dass man da vielleicht Englisch gesprochen hat. Ja, ja. Und oftmals waren das auch noch Leute, die Deutsch sprachen. Ja. Wir haben wenig Geschriebenes gesehen. Das ist nur, dass wir vielleicht eine Bibel hatten noch von was Deutsch war. Aber sonst meistens hat man nur Englisches gesehen. Es gab noch deutsche Zeitungen. Giddings hatte eine und auch Neubraunfels. Aber das war meine Zeit nicht mehr. Wo der Boy nach Beude, dort am Neibeude. Zweiten Weltkrieg war ich an die Front in Belgien, an die Rundstedt-Offensive, wie sie es in Deutsch nannten. Mhm. Und wir sagten die Battle of the Bulge. Da war ich als Soldat an die Front. Das war das erste Mal, dass ich Deutschland gesehen habe, im September 45. No, man konnte sich das nicht so richtig vorstellen. Ja. Nein, das muss man gesehen haben. Es ist eine andere Welt. Eine kleine Store hier hat er gekauft und dann in 1934 hat er diese Store gebaut und dann in 1970 haben wir ein Stück zugeehrt in an die Südseite. Der Texas-Deutsche Verein hat seine große staatliche Versammlung am 11. April in Harmony Hall in Shelby, Texas, in Austin County. Und ein großes Programm für den ganzen Tag ist vorbereitet. Es wird bestimmt einen viele gute Unterhaltung geben. Jeder ist herzlich willkommen. Weiter möchte ich bekannt geben, dass Herrn und Frau Herbert Albert aus Scheine, Texas, dieses Programm heute auch unterstützt. Ich dachte, das wäre vielleicht interessant hier in Houston. Machten sie das? Und weil hier so viele deutschstämmige Leute sind, dachte ich, wäre das vielleicht erfolgreich. Ja. Und es scheint viele hören dazu. Ich kaufe die Radiozeit und die schicken mir dann Ende des Monats schicken sie mir die Rechnung und ich bezahle. Und ich soll, muss sehen, wie ich mein Geld bekomme. Okay, das werden wir alles überleben. Warum nicht? Also, jetzt ein paar Werte von Kleiber Ford Tractor. That's the Power Star, one of the six new models of the new Ford Power Star Tractor lineup. It's made for you. With PTO horsepower from 66 to 106, these new tractors are bristling with all new power and performance. And you can see them now at Kleiber Ford Tractor in LaGrange and Giddings. These Power Star tractors feature new Genesis engines with excellent torque response to pull you through, and new easy shifting 12x12 and 16x16 synchronized transmissions. Stop in at Kleiber Ford Tractor in LaGrange and Giddings and tell him you want a test drive today. They're located one in Highway 71 West in LaGrange. Jetzt weiter mit mehr Musik. Jetzt Medley oder Potpourri. Ich muss immer vorsichtig sein, dass ich es auch in Deutsch sage. Die Reklame mache ich natürlich meistens in Englisch, dass der den vollen Wert rausbekommt. Und manchmal mache ich es in Deutsch, ein oder so, aber meistens mache ich es in Englisch. Ja, die meisten sprechen jetzt heutzutage Englisch, wegen welcher auf der meisten Zeit steht jemand bei und er kann Deutsch nicht verstehen. Und dann figure ich es besser sprechen Deutsch, Englisch, ja. So jeder verstehen kann. Ich bin der vierte Generation gebürtig. No, der dritte Generation gebürtig. Und dann vielleicht noch eine Generation, vielleicht vier Generationen, das ist aus. Welche Leute haben auch Masse Czech gesprochen. Und dann hat die anderen Leute wieder gedacht, wenn die Czech sprechen, dass ohne was sie sprechen. Und dasselbe Ding ist, wenn du Deutsch sprichst und der andere steht bei und kann das nicht verstehen, das ist nicht sehr schön. Oder man will was Secret sagen, aber den kann man sich noch fühlen, ne? Muziki, Muziki, a wie pięknie hrajete. Ich meine, jeder Amerikaner, außer der Indianer, stammt aus einem anderen Land. Muziki, Muziki. Leider müssen wir uns verabschieden. Unsere Zeit ist rum. Also hoffentlich hat Ihnen das Programm gefallen. Nächsten Sonntag hören wir uns wieder. Die gleiche Zeit, die gleichen Sender. Den gleichen Sender. Auf Wiederhören und alles Gute. Bis nächsten Sonntag. Harvey Miners, Edgar Heinsohn, Ray Butcher and his Orchestra, Henry Tannenberger and his Orchestra, Ellinger Combo, Ray Cranick and his Orchestra, AJ and the Debonairs, The Red Ravens, Jimmy Prosch. Texas Bohemia von Thomas Meinecke, Teil 3, Nechernetz Waldeck, Vrielsburg, Texas. Ton und Technik Angelika Haller, Realisation Thomas Meinecke, Produktion Bayerischer Rundfunk 1993. Redaktion Herbert Kapfer.